schnell bringen oder so. Das musst du machen, weil sonst hast du keine Chance. Wenn der hat dann mal nur die Ecke zusammen. Kannst du ein schönes Gemälde aussagen. Das ist mein Automat und den Spoliner. Lieber kannst du nicht gewinnen, das ist schon klar, aber ich muss sagen, wir sind jetzt für den Blues. Wenn du eine Serie hast, musst du sagen, danke, Freunde, du bist ein Schluss. Du hast dir was zu euch, gehst du gleich mal essen. Kaufst du einen Spruch oder es kann dir passieren, dass er sich dir auch noch wieder schlägt. Thank you.